32. Kapitel. Die Schatzsuche. Die Stimme in den Bäumen. Teils infolge der niederdrückenden Wirkung dieser Angst, teils um Silver und die Kranken ausruhen zu lassen, machte die ganze Gesellschaft Rast, sobald wir den Rand der Hochebene erreicht hatten. Da die Hochfläche etwas nach Westen vorsprang, so hatten wir von dieser Stelle, an der wir Halt machten, eine weite Aussicht nach allen Richtungen. Vor uns, jenseits der Baumwipfel, sahen wir das Waldkap mit seiner weißen Brandung. Nach der entgegengesetzten Richtung überblickten wir nicht nur den Ankergrund und die Skelettinsel, sondern sahen auch jenseits der östlichen Niederung eine große Fläche offener See. Gerade über uns stieg das Fernrohr empor, mit schwarzen Schluchten an einzelnen Stellen und mit hohen Fichtenbäumen an anderen. Kein Laut war zu hören als das Brausen der Brandung in der Ferne und das Zirpen unzähliger Insekten in den Gebüschen. Kein Mensch zu sehen, kein Segel auf der See, die ungeheure Weite der Aussicht verstärkte das Gefühl der Einsamkeit. Silver stellte von seinem Platz aus verschiedene Berechnungen mit dem Kompass an. »Hier sind drei große Bäume, ungefähr in einer Linie von der Skelettinsel an. Unter Staffel des Fernrohrs versteht er, denke ich, den niedrigeren Vorsprung dort. Es ist jetzt ein Kinderspiel, das Zeug zu finden. Ich hätte wohl Lust, aber vorher noch zu Mittag zu essen.« »Ich hab keine rechte Lust«, murrte Morgan in seinem tiefen Bass. »Muss immer an Flint denken, hat mir einen Appetit genommen.« »Naja, mein Junge, du kannst deine Sterne preisen, dass er tot ist«, sagte Silver. »Er war ein gehässiger Teufel«, rief ein dritter Pirat mit einem Schauder, »und so blau im Gesicht.« »Das kam vom Rum«, bemerkte Mary. »Blau. Ja, blau war er, das will ich meinen, das ist ein wahres Wort.« Seitdem sie das Gerippe gefunden hatten, konnten sie von dem Gedanken nicht mehr abkommen. Sie hatten immer leiser und leiser gesprochen und jetzt flüsterten sie beinahe, so dass ihr Gespräch kaum das Schweigen des Waldes unterbrach. Plötzlich kam mitten aus den Bäumen vor uns eine dünne, hohle, tremulierende Stimme und sang die wohlbekannten Worte nach der alten Weise. 15 Mann bei des Toten Kist, yo ho ho und ne Buddel Buddel Rum. Niemals hab ich Menschen so furchtbar erschrocken gesehen wie die Piraten. Die Farbe wich aus ihren 6 Gesichtern wie mit einem Zauberschlage. Einige sprangen auf, andere klammerten sich an ihre Nachbarn an. Morgan warf sich platt auf den Leib. »Es ist Flint beim...« schrie Mary. Das Lied hatte so plötzlich aufgehört, wie es begonnen hatte. Es brach sozusagen mitten in einer Note ab, wie wenn irgendjemand dem Sänger die Hand auf den Mund gelegt hätte. »Anu«, sagte Silver, aber seine aschgrauen Lippen konnten kaum das Wort hervorbringen. »Anu, so geht das nicht. Wir müssen den Wald absuchen. Es ist wohl eine merkwürdige Geschichte und ich kann die Stimme nicht nennen, aber sicherlich macht sich einer einen Spaß. Irgendein Mensch von Fleisch und Blut, darauf könnt ihr Gift nehmen.« Während er sprach, hatte er selber wieder Mut gefasst und sein Gesicht war nicht mehr so bleich. Die anderen begannen schon auf sein Zureden zu hören und sich von ihrem Schrecken zu erholen, da ertönte plötzlich wieder dieselbe Stimme. Aber diesmal sang sie nicht, sondern es war wie ein fernes, winselndes Klagen, das ganz schwach von den Klüften am Fernrohr widerhallte. »Darby McGraw«, winselte es. Dieses Wort bezeichnet am besten den Klang. »Darby McGraw«, »Darby McGraw«, immer und immer wieder und dann etwas lauter und höher und mit einem Fluch, den ich auslasse. »Gib den Rum her, Darby!« Die Piraten standen wie festgewurzelt. Die Augen traten ihnen aus dem Kopf. Als längst die Stimme verklungen war, starrten sie noch immer in ängstlichem Schweigen vor sich hin. »Nun, ist es sicher«, keuchte einer von ihnen. »Lass uns gehen!« »Das waren seine letzten Worte«, stöhnte Morgan. »Seine letzten Worte an Bord!« Dick hatte seine Bibel aus der Tasche genommen und betete. Er war gut erzogen worden, der Dick, bevor er auf See kam und in böse Gesellschaft geriet. Nur Silver ergab sich noch nicht. Ich konnte hören, wie seine Zähne klapperten, aber er gab seine Sache noch nicht auf.